Glocken von Maling, wie brauset ihr so hell? Ein wohliges Läuten, als sänge der Quell. Ihr Glocken von Maling, hütet mich gut.